Die Sendungen im Nerd Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerd.blogsport.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank! This is the story of the Element Man. Metamorpho. Kennst du das? Nein. Echt nicht? Nein. Oh, das her. Was? Aus der Serie? Metamorpho hatte eine Serie? Eine Radioserie, glaube ich. This is the story about the Element Man. And Metamorpho. It all began in old Egypt land. Metamorpho. Wie sowas? Das kennst du nicht. Nein! Metamorpho. Ich spiel's jetzt ein. Metamorpho. This is the story of the Element Man. Metamorpho. Starts out in old Egypt land. Metamorpho. Rex Mason was his real name. Metamorpho. A soldier of fortune didn't care about fame. Metamorpho. Hallo und herzlich willkommen bei Nerd, den discordianischen Comic-Podcast. Ich bin Max und ich bin heute nicht allein hier. Bei mir ist noch der Steffen. Oh, das bin ich. Ja, hallo Steffen. Worauf wartest du? Ich bin schon gewundert. Eine lange Gesprächspause. Ja, ich dachte, du sagst was. Ich bin kein Pokémon, ich sag nicht meinen Namen. Schade. Könnte man nicht Perkachu. In so einen kleinen Ball einstecken. Perkachu! Könnte man dich bei Zeiten in so einen kleinen Ball einsperren und einfach in die Hosentasche stecken? Das wäre aber immer ganz nützlich. Ja, aber ich bin nicht stubenrein. Ich piss dir die Hose voll! Ist jetzt die Frage, ob Pokémon so etwas können, wenn sie im Pokéball sind. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, die werden dann irgendwie in Energie umgewandelt, oder? Wird das jemals erklärt? In der Serie selber nicht, aber es gibt durchaus mehrere Fantheorien, wie das funktionieren kann mit den Pokébällen. Ja, ich kann das nicht behalten, das ist zu lange her. Kann man sich mal zusammenklicken im Internet, das ist ganz witzig eigentlich. Es gibt auch so Theorien, wie dick da unter der Erde aussieht. Okay. Gibt's so Theorien, dass es einfach nur der Penis von irgendwas ist oder so? Keine Ahnung. Nicht drüber nachdenken. Also gib mal ins Internet ein, wie dick da unter der Erde aussieht. Da gibt's viel lustiges Zeug. Pokémon-Fans sind komisch. Ja. Nicht nur. Ja, auch, aber. Ja. Pokémon-Fans halt. Das ist alles Headcanon und weiß der Geier was. Ja. Ist viel lustiges Zeug dabei. Und viel Creepypasta. Das fällt so in die Kategorie, ja. Heute wollen wir über Justice League Gods and Monsters reden. Ah, juhu. Die Idee dazu hatte Bruce Timm. Und, dass wir darüber reden? Nein. Ach so. Zu Justice League Gods and Monsters. Den neuen Trickfilm von Bruce Timm. At least 50 dead in the Embassy Massacre. A virtual house of horrors. Superman's fingerprint is damning evidence for sure. The Justice League cannot be trusted. Dios mio. We're being framed. Someone's trying to screw with us, and they're going to be damn sorry. We could get a lawyer, or we can beat the hell out of them. I've been here before. This time, they're gonna have to kill me. There's your father, General Zod. We need the Justice League. They're the only ones who can help us. I watched one madman destroy my world. I'm not going to let another harm this one. The whole world's coming down. Evacuate Metropolis. Someone once asked if I wanted to save the planet or rule it. Superman, Batman, Wonder Woman, I call upon you to give yourselves up. Today it's going to be hard to tell the difference. Your boyfriend has a lot of nerve. He's not my boyfriend. And yes, he does. Ungefähr im selben Stil wie damals das DC Animated Universe. Die Idee dazu hatte, wie gesagt, Bruce Timm, hatte dann produziert mit Sam Register und der Regisseur des Ganzen war Sam Liu. Ja, und Bruce Timm hat das mit Alan Burnett zusammen geschrieben. Die Story, die ich jetzt mal kurz zusammenfassen werde, es dreht sich quasi um die Trinity, halt Batman, Superman und Wonder Woman, aber halt nicht so, wie wir sie kennen. Batman ist ein echter Vampir und auch nicht Bruce Wayne, sondern Kirk Langstrom. Superman ist der Sohn von Zod und wurde von einer mexikanischen Einwandererfamilie aufgezogen. Und Wonder Woman ist die New Goddess Becca. Ja, und die ganze Justice League operiert auch viel ruchloser in diesem Universum. Erinnert so ein bisschen an die Authority von Warren Ellis. Im Film müssen sie eine Mordserie aufklären, wo halt einige Wissenschaftler umgebracht werden und sie nachher dafür auch beschuldigt werden. Gelegentlich gibt es dann Flashbacks zu den Origins der einzelnen Charakteren und die Auflösung am Ende, dann kommt raus, dass es dann jemand aus Batmans Vergangenheit ist, der für die ganze Verschwörung verantwortlich ist. Ja, Steffen, wie fandest du Justice League Gods and Monsters? Ich darf auch mal wieder was sagen. Ja, das ist immer so scheiße, wenn man plötzlich die Moderation abgibt und dann nicht zu Wort kommen darf, weil man nicht unterbrechen soll. Nächstes Mal mache ich das wieder. Das ist ja doof. Wie fand ich den Film? Ich muss dazu sagen, ich war am Anfang wahnsinnig gehypt, so durch die Ankündigungen. Die Figuren haben mir besonders gut gefallen. Wir haben ja auch schon vor ein paar Folgen über die Prequels gesprochen und uns da also auch schon über die Figuren unterhalten. Da sage ich jetzt einfach gar nichts weiter zu, sondern empfehle euch einfach dann die dazu passende Sendung. Ich habe in den Film einfach ein bisschen die Hoffnung gesteckt, dass da was anders gemacht worden wäre als in bisherigen Filmen. Und was mir ganz gut gefallen hat, war, dass es tatsächlich wieder ein originales Universum ist. Und ich finde, gerade die Filme, die bis jetzt rausgekommen sind, die in diesen Originaluniversen spielen, waren bisher die besten. Ich glaube, Crisis on Two Earth gehört also wirklich mit Abstand zu einem meiner absoluten Lieblings DCU-animierten Movies. Und weil es einfach auf keiner Graphic Novel, auf keinem Ding direkt basiert, sondern einfach nur so Versatzstücke hat. Ich glaube, so was ich mir von dem Film versprochen habe, hat er für mich nicht ganz eingehalten. Also ich hatte mir wirklich ein bisschen eine andere Dynamik versprochen. Aber ich komme gleich da, zu der Dynamik komme ich gleich vielleicht nochmal was von. Also ich war ein bisschen unzufrieden mit dem Film. Ich glaube, das kann man so sagen, ja. Also mir gefällt die Interpretation der Justice League in diesem Film immer noch super gut. Mhm. Was ich teilweise ein bisschen enttäuschend fand, war dann aber tatsächlich die Handlung. Also ich war die ganze Zeit wirklich an die Authority erinnert und hatte mir dann auch so was ziemlich Abgefahrenes vorgestellt mit sehr viel Gewalt und Kämpfen und irgendwelchen Megamonstern, die dann besiegt werden müssen und mit irgendwelchen Wahnsinnigen, die dann die ganze Welt erobern wurden. Aber die Handlung plätscherte die meiste Zeit eigentlich so vor sich hin. Es war halt wirklich nur so eine relativ simple Mordserie, die aufgeklärt werden musste. Und es war noch nicht mal besonders spannend. Was mich so geärgert hat, war, als klar war, okay, da gibt es so einen Mordplot oder so einen Verschwörungsplot gegen die Justice League, habe ich halt gedacht, okay, die müssen rausfinden, wir vielleicht auch als Zuschauer müssen rausfinden, wer es gemacht hat, wer es gewesen ist. Und es wird halt gezeigt. Und im Prinzip musstest du nur rausfinden, wer dahinter steckt. Und da waren die Hinweise, ich glaube, so ab dem ersten Drittel oder sowas von offensichtlich, dass es also auch gar nicht großartig Spaß gemacht hat, da nach dem Täter zu suchen. Und das fand ich echt wahnsinnig schade. Da wurde nicht wirklich mit Twists gearbeitet, sondern es war einfach extrem offensichtlich. Du hattest gerade nochmal die Authority angesprochen. Also meine Deutung der ganzen Situation ist vielleicht sogar, dass Bruce Timm vielleicht sogar einen Authority-Film machen wollte. Und man dann gesagt hat, nee, die Figuren kennt keiner, wir können diesen Film nicht so vermarkten. Wenn du dir das Filmplakat oder das Cover von der DVD anguckst, siehst du auch wirklich diese neue Justice League im Vordergrund und oben über der neuen Justice League in so einem Schatten die Original Justice League. Damit du einfach wirklich siehst, okay, da sind Batman und Superman vorne auf dem Cover. die aber im Film selber so gar nicht vorkommen. Ne? Mhm. Einfach nur, damit du als Käufer, als jemand, der vielleicht mit der Justice League selber gerade mal so ein bisschen vertraut ist, aber dieses neue Universum halt nicht kennst, auch diese ganze Promotion im Vorfeld nicht mitbekommen hast, trotzdem irgendwie einen Bezug zu diesen Figuren hast, obwohl die in dem Film selber gar nicht drin sind. Das macht ja Crisis on Two Earths dann wieder wesentlich besser. Da werden ja auch zahlreiche neue, oft teilweise für den Film extra entwickelte Figuren eingeführt. Ich glaube, das Crime Syndicate ist ja ganz anders als in allen anderen vorherigen Interpretationen. Und trotzdem ist dieser Film interessant genug, um halt auch neue... Also wann immer ich höre, was ist der beste Animationsfilm von DC, höre ich in der Regel Crisis on Two Earths. Ja, also von daher, die müssen wir es richtig gemacht haben. Und dieser Ansatz mit der Authority und dass du sagtest, du wolltest da ein bisschen mehr Gewalt haben, ja, war in Ansätzen da, aber kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Was mich auch noch ein bisschen geärgert hat, war das Flashback von Becca zu ihrer Heirat mit Orion. Da sieht man so etliche New Gods Charaktere, aber die werden dann auch in Windeseile getötet und man erfährt gar nichts über die so richtig. Ich weiß zum Beispiel, man weiß gar nicht, ob dieser Darkseid jetzt wirklich so böse war wie der Darkseid aus dem alten Universum oder ob der wirklich eher ein sympathischerer Charakter wäre, weil das kommt gar nicht rüber. Dann sieht man deshalb Granny Goodness, die sie damit mit Orion dann tatsächlich auch verheiratet hat, sind das immer noch die sadistischen Psychopathen, die man aus dem New Gods Comic kennt, oder? Ich fand das so irre. Du hast dann diese kleine Hochzeitsgesellschaft. Und du hattest mir von dieser Szene im Vorfeld ja schon mal erzählt. Und ich hatte mir halt wirklich so eine strahlende, so eine imposante, groß ausgestattete Hochzeit vorgestellt. Und dann waren das so diese 6 oder 7 Leute, die da rumstanden. Und Haifasa hat diese Zeremonie abgehalten. Und alles pipapo war schon so ein bisschen wie in den Comics damals bei Jack Kirby, wo Big Barda und Scott Free geheiratet haben. Die haben einfach auf irgendeiner Wiese geheiratet. Und da waren auch nur so 4 oder 5 Leute dabei. So ungefähr wirkte das, aber man hätte da einfach ein bisschen mehr draus machen können. Und dann hast du halt so diese beiden Parteien, einmal Genesis und einmal Apocalypse da stehen und Granny Goodness steht da und grinst. Und ich dachte so, das ist nicht euer Ernst. Das war also irgendwie sehr statisch, das war sehr, sehr undynamisch irgendwo, alles so, ja komm, ne, das sind unsere, so als würde man so ein kleines Häuschen aus Legosteinen bauen und das einfach nur irgendwo hinstellen. Und es bewegte sich nicht und es war alles sehr, ja, statisch, habe ich ja schon gesagt, ne, ja. Also die Szene ist mir wirklich extrem negativ aufgefallen. Und auch die Tatsache, dass wahnsinnig viel Zeit auf Origins gelegt wurde und bis auf in einem Fall das mit der Handlung selber so gar nichts zu tun hatte. Zumindest in diesem einen ersten Teil jetzt. Ne? Ja, woran mich diese Hochzeitsszene auch erinnert hat, war ein bisschen dieses Red Wedding aus Game of Thrones, wo er taucht auf einer Hochzeit, die sich dann später als Hinterhalt erpuppt, die Familie der Protagonisten fast komplett ausgelöscht wird. Wann war Flashpoint? Flashpoint? 2011. War das vor Game of Thrones? Man muss nicht immer alles mit Game of Thrones vergleichen! Also die Szene war eigentlich fast schon so die Ausgangsszene von Flashpoint, wo das gleiche ja passiert zwischen Aquaman und Wonder Woman, ja, wo die beiden ja heiraten sollen. Und dann gibt es dann, glaube ich, einen Plot von Mera oder sowas, der dann genau das verhindert. Und dann eben dieser Streit zwischen Atlantis und Themyscira ausbricht. Und dann eben dieser Krieg, der in Flashpoint dann ja dann diesen Status Quo erst herstellt. Und das war also eigentlich, glaube ich, viel eher Vater des Gedanken als Game of Thrones. Also ist auch kein neues Motiv, hat auch Flashpoint nicht erfunden. Ja. Aber also wenn, dann würde ich da vielleicht eher die Inspiration suchen oder halt einfach in einer von den 7 Geschichten, die man erzählen kann. Mehr ist es ja eigentlich im Prinzip nicht. Im Großen und Ganzen, und das werfe ich dem Film wirklich vor, du hattest das am Anfang ja gesagt, dass du gar nicht so großen Bock auf Elseworlds hast. Ich habe das im ersten Moment gar nicht so als Elseworld gesehen, weil für mich war das einfach ein neues Universum. Ein neues Universum mit neuen Figuren, mit einem neuen Status Quo. Und ja, die Figuren heißen vielleicht Superman, die Figur heißt vielleicht Wonder Woman. Das basiert alles auf Motiven, die man aus den originalen DC-Comics kennt. Und ja, im Grunde genommen erfüllt das alle Voraussetzungen einer Elseworld. Aber ich habe da viel mehr drin gesehen, viel mehr Potenzial tatsächlich drin gesehen, als in so einer normalen Elseworld. Es war tatsächlich nichts anderes als eine ganz normale Elseworld-Geschichte, wo wirklich nur ein paar Konsequenzen anders gezogen wurden, ein paar Grundvoraussetzungen anders gewesen sind. Andere, das hat man in Elseworlds andauernd, doch in dem Universum ist die und die Figur der Superheld und da ist das verdreht und Superman ist hier mal Batman und andersrum, Superman ist in Russland abgestürzt, nee, doch in Deutschland, nee, doch in, ich weiß es nicht. bei den Russen, ist bei den Nazis, ist bei den Chinesen, ist gar nicht abgestürzt, ist auf Apokalypse abgestürzt, weiß der Geier was, und genau das ist das. Und das merkt man dann besonders immer an den Momenten, wo du dann als Zuschauer darauf hingewiesen wirst, dass da jetzt irgendwer abgemurkst wurde, der in einem anderen Universum anders gewesen ist. Also es gibt so diesen einen Moment, da wird dann Viktor Fries von seinem Skimobil dann irgendwie runtergeboxt und dann landet dieser Ausweis im Schnee. Und der wird sekundenlang eingeblendet, dieser Ausweis. Also der ist sekundenlang im Bild. Und als jemand, der nicht weiß, wer Viktor Fries ist, ne, und vorausgesetzt, du weißt, wer Mr. Fries ist, heißt das ja immer noch nicht, dass du weißt, wer Viktor Fries ist. Weil es ist ja nicht Viktor Fries, sondern es ist Viktor Fries. I guess you two snowjobs will have to change gimmicks then. It's not my gimmick. I'd literally die in warm temperatures. My cryogenically frozen wife is my entire reason for living. My name is Viktor Fries, for God's sake. It's Fries, but you spell it fries, like French fries. Weird. It's German. Du musst erstmal wissen, dass Viktor Fries auch Mr. Fries ist. Ne? Das musst du erstmal wissen, damit dieser Moment überhaupt Sinn ergibt. Dann liegt ja sekundenlang dieser Ausweis im Schnee und ich denke so, was soll das? Und dann hast du dann irgendwann die Szene mit Ray Palmer, der dann anfängt, Sachen auf den Pickup zu laden. Da wird auch gar nicht großartig der Name gesagt, sondern da wird so ein bisschen drüber hinweggegangen. Dann lädt er da so kleine Pferdchen auf diesen Pickup drauf und du denkst, ich habe erstmal gedacht, was passiert da gerade? Diese Miniaturpferdchen, was soll das? Und dann wird hinterher gesagt, Ray Palmer ist tot. Und als jemand, der das Universum vielleicht gar nicht so gut kennt, interessiert dich das nicht, wer Ray Palmer ist. Weiß nicht, dass der Sachen schrumpfen kann. Dass er sich selber so ein Gürtel gebaut hat, mit dem er dann auf mikroskopische Größe zusammenschrumpft. Ne? Hier gibt's übrigens noch die Ant-Man-Review. Wollte ich nochmal eben sagen. Und im Grunde genommen ist auch dieser Moment bei Will Magnus, wo die dann in dieser Study sind, in diesem Arbeitszimmer sind und dann einer von den Metal-Man reinkommt. Wo ich dann also, das war so ein richtiger typischer Elseworld-Moment, nach dem Motto, okay, war das Lead oder Iron, ich weiß nicht. Das war Tin. Ich komme da immer durcheinander. Der dann so ein kleiner Haushaltsroboter war, der so Sachen durch die Gegend getragen hat. Und das war so ein richtiger Elseworld-Moment, weil da wird richtig lange drauf gezeigt. Okay, ich so, ja, super. Und ich war an dem Punkt war ich schon komplett ernüchtert. Na, aber auch dazu muss man die Comics im Kopf haben, um diesen Bezug auch zu bekommen. Und also wenn ich dem Film das wirklich ankreiden soll, dann dieses typische Elseworld-Gehabe, ohne wirklich was Eigenes zu machen. Und das hat mich wahnsinnig enttäuscht. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das war wirklich ein ganz, ganz typisches Elseworld, bla bla bla. Ich finde es schön, sowas mal als Film zu haben. Das ist, wenn du es so möchtest, vielleicht. Ja, es gab bestimmt nochmal ein anderes Beispiel, so vielleicht so eine alternative Zukunft. Ich glaube, mit The Dark Knight Returns ist ja eigentlich auch im Grunde genommen eine Elseworld, so eine alternative Zukunft. Aber, aber The Dark Knight Returns hat einen ganz anderen Status. Ne, das ist comicgeschichtlich ein ganz anderes Kaliber als jetzt dieses neue Universum. Da hätte man was ganz anderes draus machen können, was ganz Neues, was ganz Eigenes. Und stattdessen geht man hin und wiederholt Dinge auf einer getwisteten, auf einer vertretenen Art und Weise. Ja, ich kann sonst eigentlich nicht mal viel zu dem Film sagen. Also der Film ist im Grunde genommen eher so aufgebaut, dass nach und nach diese ganzen Kollegen oder Lehrlinge von Lex Luthor umgebracht werden. Ne? Also die ganzen Forscher, die früher mal so eine ganze Mannschaft halt, so einen Studiengang hätte ich fast gesagt, dann eben wird nach und nach umgebracht. Und das sieht man auch ein paar Mal. Also ich glaube, zuerst zerlegt's Viktor Fries, dann irgendwie Ray Palmer, wer ist noch mit dabei? Ich glaube, Silas Stone. Ja, genau. Samt Sohn. Kein Cyborg. Das wäre in dem Film kein Problem, da reden wir dann auch gleich nochmal drüber. Weil warum, wenn Kurt Langstrom Batman ist, warum sollte Viktor Stone dann Cyborg sein? Ist ja auch Blödsinn. Ne, aber reden wir gleich nochmal drüber. Das sind dann immer so Omeg-artige Shapeshifter-Roboter, die so ein bisschen aussehen wie die Justice League selber. Also der eine ist ein bisschen schlanker, hat so Hörnchen, ist dann eben Batman. Der eine ist bullig und kann so Laserstrahlen aus dem Auge rausschießen, ist dann Superman. Und die eine etwas agilere mit dem Schwert ist dann eben dann der Roboter für Wonder Woman. Und so, dass dann also wirklich die Bevölkerung zu glauben scheint, es ist die Justice League gewesen, die diese Forscher dann eben tatsächlich umgebracht hat. Und das ist irgendwo in meinen Augen so dieser Versuch, die Justice League in die ähnliche Richtung zu stellen wie die Authority. So einerseits wollen die den Menschen helfen, machen das auf ihre ruchlose Art. Und die Authority ist ja genauso wirklich sehr brutal und sehr, sehr konsequent. Und wird von der Presse aber auch oft wirklich so als Terroristen, als Kritiker oder als Kommunisten, Nazis Anarchisten. Anarchisten! Das war das Wort, was ich gesucht habe. Kommunisten, Nazis, Anarchisten. Alles das Gleiche. hingestellt, und obwohl die eigentlich die Welt retten. Und so ist es ja im Endeffekt, weil kein anderer da ist, der den Job macht. Einer muss den Scheiß ja machen. Anarchisten, die sich die Authority nennen. Das wird meiner Meinung nach gut dargestellt. Wobei ich denke, wie blöd muss man sein? Ne? Man hat Wonder Woman mit diesem sehr freizügigen Outfit und weiß, dass es halt weiß, mit viel Titi-Titi. Und dann sieht man da so einen schwarzen Roboter mit einem Auge und sagt, ja, das ist Wonder Woman. Ja. Und wenn man das auch nur einmal kurz gesehen hat, und die haben auch eigentlich grundsätzlich im Dunkeln angegriffen, ne? Selbst dann kann man also die Presse ist da wahnsinnig blöd. Lois Lane ist eine der dümmsten Figuren in dem ganzen Film. Also das ist wahnsinnig. Superman fängt dann irgendwann auch so eine Beziehung zu ihr an und es hat da irgendwie im, oder wie heißt der Planet NWZ heißt es, glaube ich, ne? Hat einen ganz anderen Namen. Ja, Planet NWZ, Planet News oder Wiz oder irgendwie sowas. Ist halt da, steht da im Fenster und sagt, ja komm, ich flieg dich runter. Und sie sagt, nee, danke, ich laufe. Die ganze Dynamik ist umgedreht. Ja. Sonst ist es eigentlich so, dass Lois Lane hinter Superman her ist und hier ist Superman hinter Lois Lane her. Aber auch nicht wirklich. Er versucht es so ein bisschen zu beeindrucken, weil er meint, sein Charme funktioniert bei ihr. Und sie lässt ihn halt andauernd abblitzen. Ja. Und dadurch wird Lois Lane zu seiner arroganten Fotzschlampe. Also das ist unfassbar. Also ich finde die so unsympathisch. Die hat auch nicht eine gute Zeile in dem Film. Also ich fand die im Film noch nicht so nervig. In den Comics fand ich sie später ziemlich nervig. Aber im Film fand ich sie gar nicht mal so schlecht. Also dass die Dynamik von Superman und Wonder Woman so ein bisschen umgedreht haben, ja, fand ich eigentlich ganz okay. Und da man in den Comics jetzt auch eher die Beziehung hat, also in den regulären DC-Comics ja die Beziehung hat, Superman-Wonder Woman, dass man das ein bisschen stärker fokussiert, fand ich schon okay. Aber wie gesagt, so jeder von diesen Charakteren hatte ja auch so seinen eigenen Supporting-Cast in dem Film. Superman eben mit Lois Lane, Batman und Will Magnus, die halt sehr viel miteinander zu tun gehabt haben. Und bei Wonder Woman war das ein bisschen Steve Trevor, der immer so ein bisschen nebenher gelaufen ist. Das war schon ein ganz guter Ansatz in dem Fall. Aber Lois Lane fand ich also im Großen und Ganzen, also vom Aussehen her, auch dieses kleine Mäuschen mit der großen Brille. Und dann war sie immer nur dieser News-Reporter da in der Kamera. Und die Justice League ist scheiße. Und sie bringen immer alle um. Und bla bla bla bla bla. Und dann kommt Superman. Oh, ich bin Superman. Und dann sagt Lois Lane, du bist scheiße. Und also es war unheimlich blöd. Also ich fand das nicht so toll. Also wirklich nicht. Was mich gestört hat an dem Film, du hast das gerade schon mal gesagt, der Fokus auf die Origins, ja, war extrem groß. Ja. Und da, das ist ein weiterer Kritikpunkt für mich. Weil man hat sehr viel Zeit und sehr viel Mühe und sehr viel oder viele Möglichkeiten auch gesucht, diesen Film cross zu promoten. Also wirklich hinzugehen und schon mal im Vorfeld Einblicke in dieses Universum zu geben. Man hat die Prequels eben gebracht, die haben wir ja vor ein paar Wochen schon mal besprochen. Wir reden gleich im Anschluss nochmal über die Comics, die jetzt auch durchgelaufen sind. Reden wir auch nochmal im Einzelnen drüber. Diese Origins zu erzählen, wäre eigentlich für die Prequels besser gewesen, und die Geschichten, die in den Prequels passiert wären, hätte man im Film erzählen können. Da hätte man nochmal die Beziehung erzählen können zwischen Wonder Woman und Steve Trevor, hätte nochmal zeigen können, wie Batman drauf ist, weil so dieser Twist, den er hat, also dass er halt ein Vampir ist und dann eben auch immer diesen Blutdurst stillen muss und das eben an Bösewicht macht. Das siehst du in den Comics, das siehst du in dem Prequel, aber im Film selber kommt das gar nicht so sehr zum Tragen. Auch die Beziehung der Figuren untereinander. Du wirst da wirklich in so eine Situation reingeworfen. Die sind da in so einem Penthouse von Superman, der da irgendwie wirklich wie in so einem Hauptquartier. Das sieht wirklich aus wie im Carrier von der Authority, wie die da oben sitzen. Und Superman dreht an so einer Anzeige rum und pipapo. Und ich dachte, gut, wenn jetzt auch der Engineer reingelaufen kommt, dann haben wir alles geschafft. Dann sind wir hier wirklich bei der Authority. Und die Figuren waren halt schon da und hatten, also man wusste ungefähr, wie die Figuren zueinander stehen, dass das Batman und Superman irgendwie ein Bündnis haben, irgendwo, dass Batman ihm gegenüber was, also dass Batman Superman irgendwas schuldet, weil er ihn gerettet hat, dass Wonder Woman und Superman so Techtelmechtel haben, so ein On and Off. Steve Trevor erwähnt dann Wonder Woman gegenüber nochmal später was. Der ist also genau auch wieder dieser Regierungsagent, wie er auch in den Prequel da gezeigt wird und knallt einfach nur noch Sachen ab. Später gibt es eine Szene auf dem Times Square, glaube ich sogar, wo dann schon alles irgendwie in die Wicken geht. Und dann alles evakuiert werden muss. Und ich habe so drauf gewartet, dass irgendwer sagt, get to the chopper. Das hätte noch gefehlt irgendwie. das war also alles total schräg. Das waren eigentlich die Beziehungen, die man dann hätte zeigen können, wenn man die Prequels, so wie sie gewesen sind, diese 5 bis 6 Minuten, einfach anstelle dieser Origin-Stories da reingeschnitten hat. Weil der Film ist auf DVD und Blu-ray veröffentlicht worden. Ne? Oder halt eben bei iTunes oder halt andere ominöse Quellen, die wir nicht kennen. Mein Gott, dann packst du die Origin-Stories halt mit auf die DVD drauf. Dann ist das halt Kapitel 0.1, 0.2, 0.3 und paust das in die Bonus-Features, wo die wahrscheinlich dann, also wo auch die Prequels wahrscheinlich dann drauf sein werden, weil es ist natürlich Blödsinn, die nicht mit auf die DVD zu packen. Ich weiß nicht, ob die enthalten sind, kann ich nicht sagen. Aber dann hätte man auch die Origin zeigen können. Man hat die Comics dazu benutzt, die jetzt auch nochmal, also die digital rausgekommen sind, die jetzt nochmal im Print erscheinen werden in den nächsten Wochen. Und hat da auch nochmal Origin erzählt und nochmal eine ganz andere Ebene an Origin erzählt. Und wo es im Fall von Batman also wirklich so die Entstehung gewesen ist, somit ich spritze mir das jetzt und dann macht das dann sein bester Kumpel Will Magnus, kommen wir dann gleich nochmal besser zu, ist es also wirklich im Fall von dem Comic eher sowas wie Man Bat Year One. kann man so sagen. Ja. Gut, aber über die Comics reden wir dann gleich nochmal. Und eben bei die Sequenz mit Becker, die du gerade schon angesprochen hast, also wenn man das tauschen könnte durch die Sequenz, wenn sie mir auch nicht so gut gefallen hat, durch die Sequenz im Prequel, das hätte dem Film nochmal ein bisschen Fahrt gegeben. Man hätte ja 2-3 Szenen aus dieser Origin einstreuen können in dieses Prequel und es hätte immer noch funktioniert für den Film. Und diese Origin-Stories nehmen dem Film die Fahrt. Und zwar wahnsinnig. Der Film stoppt dann komplett. Und richtig, also jedes Mal, wenn so eine Origin kommt, und bei Superman ist es ja ganz am Anfang, damit wird der Film ja eingeleitet. Er ist ja der Sohn von Zod und von Lara Jor-El, ne? Ja, von der Frau von Jor-El. Genau, von Jor-El in dem Fall. Also da auch fremd gebumst. Ne? Krypton ist ein Schweinestall. Ich hätte nur auf einen Knopf gedrückt. War auch seine ganze DNA da übertragen in die Geburtsmatrix da. Aber eben in die Geburtsmatrix der Els und nicht in der von Zos. Ne? Ja. Also von daher, Krypton ist ein Schweinestall. Nee, und hast du gut gesagt. Ja, ist aber so, ne? Und ja. Also ja, auch dieser etwas brutalere Ton, den du angesprochen hast, der ist schon da. Also normalerweise, wenn sich Superhelden boxen, dann hast du immer so diese weißen Blitze, die das alles so ein bisschen verdecken. Dann auch diesen Moment, wenn die Faust ins Gesicht trifft, hast du halt auch in der Justice League immer diese weißen Blitze, ne, um das Ganze ein bisschen zu entschärfen. Das ist hier nicht. Am Ende boxt Batman ja, ich glaube, dann auch den Bösewicht, in Anführungszeichen, die Fresse blau. Und das siehst du wirklich, bom, bom, bom, bom, bom. Und er hat ja geschwollenes Auge und so. Es ist schon einen Tacken brutaler. Aber es ist halt nicht diese Authority-Brutalität. Nee. Mit rumfliegenden Gedärmen und Köppen und... Wenn der Mittenalter ankommt und sagt, du bist ein Arschloch und der Typ den Kopf wegtritt oder sowas, das kommt hier natürlich nicht vor, ist ganz klar. Oh. Ja, man muss es ja noch bis an die Kinder vermarkten. Und Brutalität ist ja in Amerika kein Problem. Ne? Nur Sex und sowas und das hast du in dem Film dann ja halt gar nicht. Und das hätte ich mir eigentlich für Wonder Woman in dem Fall vielleicht ein bisschen gewünscht, ein bisschen mehr, aber. Hm. Naja. Ich fand den Film gelegentlich schlecht animiert. Und zwar, dann auch wirklich. So. Vom einen Moment in den anderen dann wieder sehr gut. Es gab so eine Szene, ich glaube relativ zur Mitte, da regt sich Wonder Woman richtig auf. Die ist richtig wütend und schreit und ihr Mund geht so auf zu, auf zu, auf zu, auf zu, auf zu. So ganz eben nur. Aber die Stimme ist so wa. Und ich denke so, Moment, das passt mit der Animation nicht zusammen. Und dann gibt es einen Schnitt und sie wirbelt ihr Schwert durch die Gegend und fut, fut, fut, fut, fut. Und das ist wieder super animiert, toll choreografiert. Und so von jetzt auf gleich, also wirklich von einer sehr mittelmäßigen, beschlechten Animationsqualität zu einer wirklich wahnsinnig dynamischen und actiongeladenen Dynamik dann überzugehen. Also das hat mich also mehr als einmal wirklich gestört. Also das war richtig, also einfach keine konsistente, gute Qualität. Und das hat sich ja für mich in den Prequels zum Teil schon angedeutet. Ja, das ist mir gar nicht aufgefallen. Mhm. Ich hätte mir tatsächlich noch ein bisschen mehr Action vielleicht gewünscht und ein paar mehr Szenen in der Richtung. Und am Ende natürlich eine große Prügelei zu haben, wo dann am Ende nochmal so jeder seinen eigenen Gegner bekommt, ein Stück weit. Jeder auch den passenden Gegner bekommt, wie ich finde, aber da kommen wir dann gleich im Spoiler-Part nochmal zu, wie das genau gelaufen ist. Ich bin gespannt, wo das, also für den zweiten Teil bin ich wahnsinnig gespannt, der zweite Teil kommt. Da können wir von ausgehen, weil für nächstes Jahr sind schon 10 weitere Folgen dieser Prequels angekündigt. Vielleicht wird es auch eine Justice League Authority, sag ich jetzt mal, oder Gods and Monsters Mini-TV-Serie werden und dann den zweiten Film eben abzuwarten, weil dieser Film wirkte wirklich wie der erste Teil von dem zweiten. Ich fand, der wirkte wie die erste Folge so von so einer TV-Serie. Wirklich. Ja, ja. Also wenn man das aufgeteilt hätte in 3 Folgen, das wäre möglich gewesen. Genauso wirkte das und hatte also auch vom Pacing her eher so TV-Serienniveau, so mit einem Kampf pro Folge. Und Wirkte also wirklich so wie der erste Teil von ein paar Filmen. Also wenn man geplant hätte, nur diesen einen Film zu machen, glaube ich, hätte man das anders gemacht. Du sagtest eben auch noch, irgendwie kein Cyborg. Nein, also gut, Victor Stone als Cyborg zu haben, wäre in dem Universum sowieso nicht drin. Ja, okay, weil, stimmt. Warum soll man das machen? Auch Barry Allen oder Wally West als Flash wird nicht passieren. Ich bin gespannt, wie die da mit den weiteren Alternativversionen hingehen, welche Figuren noch in dieses Roster reinkommen. Also wer dann eben Flash wird, wer Green Lantern wird und so weiter und so fort. Weil das ist dann das Spannendste in so einem Elseworld. Wer wird wirklich, wer übernimmt diese Rolle? Ne? Und wenn es auch wirklich nur, weiß nicht, Hubert Thorne als Flash ist, wäre ja möglich. Kommt aus der Zukunft, hat ein gelbes Kostüm an, ist der Flash. Black Manta als Aquaman oder sowas. Darauf wird es ja hinauslaufen. Ne? Ja. Kilowog als Green Lantern. Da sind noch weiteren Alien in der Gruppe. Die ganze Gruppe besteht ja aus Alien und Monstern. Das ist ja nichts anderes. Oder vielleicht einen neuen Alien. Das ist auch möglich. Oder Eben Sue als Green Lantern fände ich ganz witzig. Ja. Gab's ja schon in Flashpoint. Ja, Flashpoint, aber Gott. Gab's ja schon, ist ja kein Argument für DC, das nicht zu machen, ne? Na, da hast du auch wieder recht. Lobo als Hawkman. Charniana als Hawkman. Hör auf! Ja. Nachher hören die dich noch und dann setzen die das um. Bibbo wird Starfire. Man hat auch genau dieses Kostüm an. Deshalb heißt es Justice League Gods and Monsters. Richtig. Jimmy Olsen mit Booster Gold. Hör auf! I can do this all day! Hör auf! Shut up! Einen habe ich noch. Tim Drake als Shazam. Nein! Wer ist denn Damian Wayne? Batmans Sohn. Pippi Langström. Was? Pippi Langström, ist egal. Justice League Pippi Langström. Zusammen mit Nils Holgersson und Carlson vom Dach. Carlson vom Dach ist Hawkman. Das ist Carlson vom Dach ist Cyborg mit dem Propeller auf dem Rücken. Schluss! Justice League Sweden! Ja, Nilsson! Großer Onkel! Die Justice League von Bullerbü! Ich will nach Hause! Du bist schon zu Hause! Oh, das ging schnell! So. Ich würde mir wünschen, dass sich die Welt ein bisschen weiterentwickelt, dass man tatsächlich vielleicht jetzt mal ein bisschen von den New Gods weggeht und einen neuen Gegner einführt. Ich denke, man wird jetzt erst richtig auf die New Gods eingehen. Ja, das wird jetzt natürlich. Im zweiten Teil wird genau das passieren. Ja, man hat ja gesehen, wie Wonder Woman nach New Genesis geht. Genau. Aber ich würde mir halt, wie gesagt, mal einen anderen Gegner für die Justice League wünschen in diesem Universum. Wie wär's mit der drohenden Einstellung des Heftes. Keine Ahnung, vielleicht mehr so wie in der einen Sequenz am Anfang mit den Terroristen, wo da Killer Frost oder war es Livewire? Kein Livewire gewesen. Ah, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ne? Ja. Am Anfang so eine Art Legion of Doom gewesen ist, ne? Teilweise so Gender Swap, ich glaube Cheetah war ein Kerl. Ja. Ne? Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Blockbuster so als Justin Bieber verständlich, der war unheimlich jugendlich irgendwie, keine Ahnung. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich fand den wahnsinnig jugendlich. Ja. Ja, hätten wir vielleicht mal vorgeworfen. Davon würde ich mir mehr wünschen. Ich habe es auch schon in der alten Justice League Serie immer so total gefeiert, wo die Justice League dann gegen irgendwelche Superschurken gekämpft haben. Weil die hatten so unheimlich viele Superschurken in dieser Serie. Die haben dann teilweise nie was gesprochen oder so, aber man sah so halt, wie sie ihre Fähigkeiten eingesetzt haben. Das waren teilweise so mega obskure Charaktere, so wirklich aus dem Silver Age. Sowas wie der Angelman oder so. Und dann war das aber teilweise, ich glaube bei Cheetah war das sogar noch so dieses Charakterdesign aus den Super Friends mit diesem Anzug, wo sie also nicht dieser, habe ich zumindest irgendwie im Kopf, dass sie in der Justice League TV-Serie auch so mal aufgetreten ist und nicht diese Katzenfrau gewesen ist, wie die später dann gewesen Doch, ist. Die war genauso eine Katzenfrau, das wurde sogar in Verbindung gemacht mit zu den Splicing, in Batman Beyond. In Batman Beyond hast du ja irgendwann, dass die Teenager sich so genetische Merkmale von Tieren aneignen. Ja. Irgendwelche Katzen bekommen als Accessoire. Und sie ist das, die das erfunden hat. Ich habe irgendwie habe ich eine Zeichentrick-Variante von ihr im Kopf, wo sie noch diesen. Das ist Brave in the Bold. Dann war das Brave in the Bold, da kann das hinkommen, ja, okay. Wo wir beim besser. Cheetah sind, der männliche Cheetah in dieser Version hat mich auch ein bisschen an Bronx Tiger erinnert. Ja, ja, vielleicht war das vom Amalgam dann Suicide Squad. Aber ja. Es war halt von dem Muster war es halt eher ein Jaguar, von daher gehe ich davon aus, dass es in dem Fall eher Cheetah gewesen sein soll. Vielleicht war es auch Catman. Mein Gott, ist ja alles durcheinander. Ich meine auch, ich habe sie eigentlich auch eher als Livewire gesehen als Killer Frost. Aber ich schwanke auch zwischen beiden tatsächlich. Ich fand diese Sequenz zu kurz. Also es waren zu wenig Superschurken da. Mhm. Und du hast recht. Also man hat ja im Prinzip drei Superhelden. Man hätte im Prinzip die Schurken. Genau. Es war eigentlich so eine abgespeckte Legion of Doom. Was anderes war das eigentlich gar nicht. Fand ich ein bisschen schade. Also da hast du recht. Da gibt's noch ein bisschen Potenzial. Weil ungefähr so fängt ja auch die Final Crisis an, dass du so die Legion of Doom hast. Oder die Injustice League, je nachdem. Weil du kannst halt die Rogue-Galerie aus der kompletten Justice League nehmen. Das ist halt ja. So wunderbar. Und ja. Das ist wirklich, wie du genau richtig sagtest, eine der Stärken gewesen der Justice League TV-Serie. Ja, ja, bei den großen Crisis hast du ja immer so einen riesen Zusammenschluss der Superschurken. Ja. Also richtig. Wirklich dann jeder Superschurke, den es gibt. Ja, wobei gibt. Das war natürlich dann mit Salvation Run und allem möglichen kurz vor der Final Crisis natürlich nochmal ganz extrem, wo die Bösewichte aus diesem Satelliten-Weltraum-Ding sich ausgebrochen sind und alles so. Villains United kurz vorher noch vor der Infinite Crisis, glaube ich, dann. Ne? Ja, nee, wir schwufen ab. Hast du noch irgendwas zu sagen? Und dann würden wir einfach zum Spoiler-Part übergehen, oder? Ja. In der Szene, als zum ersten Mal dieses Arbeitszimmer von Will Magnus gezeigt wurde und Tin reinkam mit dem Tablett und Sachen gebracht hat, da war dann ja seine Frau Tina. Und ich dachte, okay, Will Magnus mit seinem Metal Man. Tina! Wer ist denn jetzt Tina? Die Figur kennt, ach, die kenne ich doch. Und in der Sekunde wusste ich, wer Tina ist, dass das nämlich genau Platinum ist. Weil, oder Platina, wie man sie manchmal auch nennt, ne, eben dieses Mädchen in dem Metal Man, weil die war damals in den 50er, 60er Jahren, als die Figuren eingeführt worden sind, genau das, ein Hausmädchen. Deswegen trägt sie auch dieses Hütchen. Ne? Sie war damals das Hausmädchen für Will Magnus, war so dieser Bimbo, so dieses Trophy Wife, so ein bisschen im Nebenher, so einen Haushalt zu regeln und so weiter und so fort. Und hinterher hat er dann eben die anderen Metal Men dazu entwickelt und die wurden dann eben auch noch zur Superheldentruppe. Aber Platina war genau das am Anfang, dieses amerikanische Hausfräulein, was so dem Mann hinterher geputzt hat, alles für ihn getan hat. Und da war das für mich also schon relativ klar. Nur dass das halt dass sie früher mal menschlich gewesen ist, dann später noch mit, oder im Laufe der Zeit auch mit Kirk Landstrom so ein Techtelmechtel gehabt hat. Das fand ich noch ganz nett. Und dass er also auch durchaus eine Beziehung zu ihr gehabt hat, bevor er da zum Monster geworden ist, fand ich noch ganz nett. Aber in dem Moment war der Film für mich klar. Weil wenn sie Platina ist, dann ist das einer der großen Twists am Ende. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt, dass Will Magnus der Bösewicht ist. Das war so fucking offensichtlich. Ich wusste halt nur nicht, wie das alles zusammenhängt, und dann kamen dann diese Omec-artigen Shapeshifter-Roboter, die so alles konnten, und dann hat man dann auch versucht, die Fourth World, also wirklich mit der Mega-Rod reinzuprügeln, hätte ich fast gesagt. und dann noch jeden Roboter da mit einer Motherbox auszustatten und dann noch irgendwie so einen Bezug reinzusetzen. Lex Luthor. Ja, genau, Lex Luthor. Fand ich absolut großartig. Das war so ein toller Charakter in dem Film, weil irgendwann hatte Superman, das war so einer der wenigen, den sie noch nicht umgeboxt hatten, zum Ende hin. Und dann geht dann Superman auf diesen Satelliten. Ich dachte erst, okay, das ist doch eigentlich der Justice League-Satellit. Und dann hast du dann da Lex Luthor, so ein bisschen, so wie, Gott, wie heißt das, Stephen Hawking, so ein bisschen so auch mit dem Gesicht und so der Körper auch schlaft so runter und sitzt in so einem Stuhl. Und ich denke so, ah, Lex Luthor ist Metron. Also richtig großartig. Also die Figur so aufzusetzen, fand ich super. Die hat mir wahnsinnig gut gefallen. Auch so die Beziehung Superman-Lex Luthor wird erwähnt zumindest, es wird nicht wirklich gezeigt, weil Superman gerade zufällig da ist, jagen sie den Laden auch noch in die Luft und machen dann Superman für den Tod von Lex Luthor in Anführungszeichen verantwortlich. Was dann hinterher rauskommt, dieser große Plan von Will Magnus, ist dann im Prinzip ja so eine große Armee von Omex zu erschaffen. Weil das ja auch im Prinzip die Idee hinter Omex ist, alles so submit. Ne, hätte ich fast gesagt, wo es in der Final Crisis oder im Vorfeld zur Final Crisis ja gewesen ist. Alle werden zu Omex, alle werden zu Justifiers und unterwerfen sich Brother Eye. Und das war das, was Will Magnus vorher gehabt hat. Alle mit so einer kosmischen Nanostrahlung, Nanobits oder wie die hießen, dann auszustatten. Und alle werden so Roboter, gefühllose Roboter. Und dadurch will er dann die Weltherrschaft an sich reißen, wo ich gedacht habe, ey, wie ist aus diesem Kumpel von Batman, von Kirk Langstrom, dieser ruchlose Verbrecher geworden, dieser Irre und so weiter und so fort. Und dann kam am Ende dann auch tatsächlich dieser Kampf Wonder Woman erst gegen Tina und dann die Transformation natürlich zu Platina, je nachdem, wie man sie nennen möchte. Und das war dann einfach nur noch offensichtlich und platt. Ich habe auch nicht verstanden, warum sie in dem Moment ihre Menschlichkeit verloren hat, weil normalerweise war sie sehr menschlich, man konnte in ganzen Sätzen reden und kaum, dass sie sich verwandelt hatte, war sie wieder so wie so ein Roboter, habe ich auch gedacht, so, ne, also es war einfach total inkonsistent und flach und ja. Was mich auch noch sehr enttäuscht hat, war das Ende des Films, weil gegen Ende beschließt die Justice League so ein bisschen mehr zu agieren wie die normale Justice League, nicht mehr zu töten und so. Also geht nicht mehr so konsequent ihren eigenen Weg, wie man es eigentlich erwartet hätte von den ganzen Previews her aus. Und Wonder Woman verlässt dann den Planeten mit Lex Luthor und will nochmal zurück nach New Genesis. Okay, ja. Das wird vielleicht nochmal ganz interessant, falls die tatsächlich Teil 2 machen. Ich glaube, der ist angesetzt. Den zweiten Teil gibt es auf jeden Fall schon. Weil Apocalypse ja weitestgehend, ich will nicht sagen zerstört ist, aber alle sind tot. Auf Apocalypse sind alle tot. Die ganze Elite von Darkseid. Genau. Und New Genesis und den Highfather, den gibt es halt noch, der hier also auch wesentlich aggressiver ist als, das heißt, nicht mal aggressiver, in der New 52 ist es genau diese Figur. Ja, das hat mich auch gestört. Wieso machen die jetzt immer den Highfather zu so einem Diktator? Das für jemanden, der so die Originalfolge gelesen hat, wirkt das irgendwie, finde ich, ziemlich billig immer. Ich habe die Fourth World gelesen. Da ist sie! Ich finde es passend, aber die Diskussion gehört hier nicht hin. Wir hätten über Godhead reden können. Ich glaube, Godhead, der Green Lantern Event aus dem letzten Jahr, wäre perfekt, darüber zu diskutieren, weil das da auch eben Teil dieser Figur ist. Das würde den Rahmen, über die Figur in dem Maße zu sprechen, an dem Punkt wäre, würde hier nicht hinpassen. Aber ich kann für mich sagen, dass ich die Ausrichtung dieser Figur eigentlich besser finde als diesen zauseligen Papa Schlumpf, der da immer auf seine Schlümpfe da aufpasst und alle Leute so papstmäßig oder so hier schäfermäßig dann so in die richtige Richtung lenkt. Also ich mag diese Darstellung des Highfathers eigentlich relativ gerne. War der Highfather nicht eigentlich schon mal so, bevor er dann zum Highfather wurde und ja. Das war so? Das war ja dieser Krieger, aber er hat sich weiterentwickelt. Krieger waren die alle, ne? Wir machen jetzt hier heute keine Grundsatzdiskussion für die Fourth World, das sprengt den Rahmen. Das war ein kleiner Exkurs. Ein kleiner Exkurs in die Fourth World. So ganz kleine Momente in dem Film fand ich ganz nett. Also da gab es so diesen einen Moment, wie sich dann diese drei Roboter dann zu einem verbunden haben. Und das hat mich so erinnert an Aloy von The Metal Man, der ja auch eben die Verbindung aus den verschiedenen Metal Men ist. Da fand ich die Szene ganz passend. Und der jagt Superman dann irgendwann so eine Wunde auf die Brust. Und das sieht aus wie das Sonnensymbol von Orion. Also wirklich identisch. Ja, dieser rote Punkt in der Mitte, diese Zacken da drum. Das ist genau dieses Sonnensymbol, was Orion auf dem Helm hat. Das fand ich noch ganz witzig. Ja gut, dann eben auch diese Omeg-artigen Roboter dazu. Also auch wieder Jack Kirby dabei. Vielleicht wird man sich endlich mal bewusst, dass man da ein ordentliches, dass Jack Kirby da eine ordentliche Legacy hinterlassen hat. Und versucht, das da einzubringen. Und woher hat Will Magnus die ganzen Motherboxen? Das wird wahrscheinlich dann auch im nächsten Teil nochmal wichtig. Es gab noch Comics. Jeweils Digital-Comics in meistens drei Teilen. Einmal in der Reihenfolge Batman, Superman und Wonder Woman. Und dann, ich glaube, noch drei Teiler. Zum Thema Justizliga, war es richtig? Waren das drei Teile? Gleich verschiedene? Justizliga? Also, neun Stück? Ja, insgesamt mal. Also drei Teile jedenfalls. Es sind noch immer so andere Cover dann. Das ist geschrieben, ist das immer von, alles immer von James DeMatteis, glaube ich, ne? Mhm. Und Bruce Timm. Ja, Bruce Timm auch. Und dann immer von jeweils anderen Künstlern gezeichnet, muss man dazu sagen. Also James DeMatteis hat viel, und Bruce Timm haben zusammen die Comics immer geschrieben, weil das ist ja auch Bruce Timms Universum und DeMatteis dann eben als sehr fähiger Autor dann noch jahrelang die Justice League selber geschrieben, zusammen mit Keith Giffen. Beste Justice League ever, meiner Meinung nach immer noch. Keith Giffen und Jam DeMatteis. Justice League geht nichts drüber. One Punch! genau die Ära war das. Bei Batman haben wir schon mal kurz drüber gesprochen, dass das wirklich wirkt wie Man-Bat Year One. So wo Kirk Langstrom eben so seinen Blutdurst tatsächlich entdeckt und zusammen mit den Sequenzen im Film und dem Prequel was da ganz gut funktioniert. Wenn man das alles zusammennimmt, hat Man-Bat-Batman, je nachdem, ja, weiß ich auch nicht. Wenn man Man-Bat und Batman vermischt, hat man dann Bat-Bat und Man-Man? Was? Weiß ich nicht. Kam mir gerade so der Gedanke. Bat-Bat und Man-Man. hatte der einfach den besten Arc. Also das war so eine vollständige Geschichte, die da erzählt wurde. Also wirklich von der Origin im Film, wo kommt seine Kräfte her, dann auch zum ersten Mal seine Kräfte einzusetzen, sich dazu zu entscheiden, nur Bösewichte und Schurken, Kindervergewaltiger und Diebe zu beißen. Und dann eben im Film diese Freundschaft mit Will Magnus und Tina dann tatsächlich zerbrechen zu sehen. Auch dieser eine großartige Satz, gab in meinem Leben nur zwei Menschen, die ich geliebt habe und beide sind tot. Der war wirklich ein guter Satz. Aber Batman, ihr werdet es nicht häufig hören, aber Batman hatte in diesem ganzen Medium, was bisher rausgekommen ist, den allerbesten Arc in diesem Film. Gewöhnt euch nicht dran, das wird das letzte Mal sein, dass ich sowas sagen werde. Denkst du? Weiß ich. So. Fand ich von den Zeichnungen ganz nett. Also hat mich auch von der Zeichnung sehr an Year One erinnert. War ein bisschen sehr gedeckt auch. Ja. Mir hat Batman auch am besten gefallen. Ja, du hast recht. Du hast halt sehr viel Charakterentwicklung. Die Zeichnungen sind absolut stimmig. Mhm. Und die Geschichte hat vor allen Dingen auch ein paar Wendungen, die man vielleicht nicht unbedingt so kommen sieht. Ist wirklich gut erzählt. Vor allem Wendungen, die man in anderen beiden Geschichten vielleicht vergeblich sucht. Ja. Die sind relativ geradlinig. Ja, sehr geradlinig. Dann kam Superman. Das war im Prinzip, also wenn man John Burns, Man of Steel kennt aus den 80er Jahren, das war so die mexikanische Variante mit so ein paar Mariachis im Hintergrund. So muss man sich das vorstellen. Also hat der einen kryptonischen Namen oder heißt der einfach nur Hermann? Hermann. Ist irgendwie Hernan, weiter weiß ich nicht. Ne, weiß ich auch gerade nicht. Die heißen alle immer Corazon, keine Ahnung. Anja Corazon war Spider-Woman. Wächst halt in diesem dritten Weltland auf und hat eine beste Freundin. Seine kleine Schwester. Seine große kleine Schwester, irgendwie sowas. Das war relativ. Ich glaube, sie war älter als er, aber er war ihr großer Bruder oder irgendwie sowas. Ja. Und die Geschichte wurde auch so halb aus ihrer Sicht erzählt. Das war, was ich ganz witzig fand. Genau. Und also vieles von dem, was zwischen Superman, also Clark Kent, Kal-El und Lana Lang passiert. In den Anfangszeiten von Superman in den 80er Jahren passiert hier also auch. Er entdeckt seine Kräfte, die beiden wachsen so gemeinsam auf, entwickeln so eine Freundschaft, Geschwisterhaft oder sowas. Und aber er ist halt nicht so dieser strahlende Retter, sondern er lässt sie halt auch mal, also eigentlich der Moment, wo man denken würde, er rettet sie und sie fällt vom Baum und fällt einfach auf den Arsch. Und also in anderen Situationen, wo Superman einfach tatsächlich, also der normale Erde Null Superman alles gerettet hätte, lässt er das einfach passieren und über sich ergehen. Und ja, er kriegt ja dann irgendwann Angst vor seinen eigenen Kräften. Ja, man will die einfach nicht mehr einsetzen. Da gibt es auch so diese Szene, dass die nach Amerika flüchten über die Grenze, was ich extrem spannend fand. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und dann auch seine Entscheidung, seine Kräfte dann irgendwann einzusetzen, um halt seinen Lebensunterhalt zu finanzieren, wieder Superman zu werden und dann auch tatsächlich so so sein Status, sich so wirklich über die Menschheit zu erheben als dieser Gott. Ja, deswegen ja auch Gods and Monsters. Mhm. Na, und das fand ich da ganz toll. Die Zeichnungen waren großartig. Also ich mag den Zeichner. Hast du den Zeichner aufgeschrieben? Jetzt so einen ganz komischen Namen. Moritard. Aber das ist irgendwie ein Pseudonym, glaube ich, weil geboren wurde als Justin Norman. Genau. Moritard hat auch in der No 52 was gezeichnet. Ist auch wirklich, also mit einer der, ich finde, das ist ein wirklich exzellenter Zeichner. Also wirklich. Hat hier also wirklich eine gute Leistung abgegriffen. Von der Story her war es mir aber dann auch wieder zu geradlinig. Auch wenn man so dieses dritte Welt, Mexiko und in Amerika ist alles besser, ganz gut thematisiert hat, auch gut gezeigt hat, dass es wirklich Zods Sohn ist, weil er ist genau dieses dumme Arschloch, was Zod halt auch ist, selber sehr arrogant und von sich selbst überzeugt. Und das wurde gut gezeigt und das eben auch so, wie wichtig auch bei Superman die Erziehung der Kents ist, weil seine Eltern werden da also wirklich als relativ wohlwollend, aber sehr streng dargestellt. Und du hast einfach nicht diese gütige und behütete Kindheit, die Clark Kent gehabt hat, sondern wirklich eine sehr raue und sehr direkte. Ich glaube, da wird sogar angedeutet, dass sein Vater sehr oft wütend geworden ist, ihn aber nie geschlagen hat. Ich glaube, das ist so diese eine Szene, die mir dann aus eigener Erfahrung dann einfach auch sehr im Gedächtnis geblieben ist. Und sich dann auch immer dafür entschuldigt hat, was da passiert ist, aber trotzdem, dass er einfach sehr viel Strenge in seinem Leben erfahren hat, was dann natürlich auch zur Bildung seines Charakters beigetragen hat. Irgendwann schlägt ihn dann seine Mutter, weil er ihren Glauben so ein bisschen in Frage stellt. Mhm. Also als Mexikaner sind die ja natürlich auch Katholiken. Richtig. Und ich fand's von der Darstellung und von der Dynamik war es mir zu langsam, weil es passierte wirklich nur wirklich chronologisch seine Kindheit und so ein bisschen im Erwachsenenalter. Ich habe mich am Ende auch gefragt, als er dann so seinen ersten Auftritt hatte als Superman, wo hat der jetzt sein Kostüm her? Ne, auch mit dem Logo, mit dem kleinen S an der Gürtelschnalle, ne, wo ich immer an die Szene erinnert werde aus Turtles Forever, wo dann die 2000er Turtle auf die 90er Jahre Turtles treffen und die 2000er Turtles sagen, oh mein Gott, sie haben ihre Anfangsbuchstaben auf den Gürtel, wie Superhelden. Aber wirklich genau so. Als Charakterstudie fand ich die Superman-Comics sehr gut. Also als Entwicklung, wo kommt der Charakter her, was sind seine Wurzeln. Im Film hat man davon hinterher aber kaum was gemerkt. Also hat, glaube ich, gelegentlich mal auf Spanisch geflucht. Ja. Das war, glaube ich, mal da. Und ich glaube, hat Wonder Woman mal irgendwie Chica genannt oder sowas. Das war, glaube ich, nochmal. Aber ansonsten war da, glaube ich, nichts mehr davon zu merken, oder? Das Einzige, was ich noch ein bisschen fand, was auf seiner mexikanischen Ursprung so ein bisschen andeutet, war, dass er dann auf einmal von einer Revolution sprach. Okay, das fand ich gut. Ja, 20% der Leute auf der Erde wollen wir, dass wir den Planeten regieren. Revolutions have been built on less. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Schöner Moment. Ja. Cool. Genau, das fand ich gut, war ganz solide, aber außer den Zeichnungen wirklich jetzt so nichts Besonderes. Ja, kann man sagen. Bloß halt, man merkt, dass gerade durch diese einfache Herkunft, dass er so lange in dieser Familie gelebt hat, wird er nochmal so ein bisschen zurückgehalten, weil er sonst halt wirklich sehr arrogant ist, sehr diesen Gottkomplex hat. Ja. Ja. Wobei man auch wirklich merkt, da werden im Prinzip die Grundmotive von Superman nur extrapoliert, weil auch Superman hat gelegentlich diesen Gottkomplex. Man of Steel. Kirche. Ja. Ich muss für die Sünden der Menschen opfern. Wir sterben. Ich habe furchtbaren Husten gerade. Man of Steel Husten. Wonder Woman, die Story ist relativ leicht erzählt. Sie strandet auf der Erde, hat ihr Gedächtnis verloren. Ist auch wohl irgendwie in den 70er Jahren spielt das Ganze dann. Ja, späte 60er. Späte 60er, Anfang der 70er Jahre. Man wird dann in so einer Hippie-Kommune bei den sogenannten und Nachtigall-Likör de Trapsen bei den Harrys aufgenommen. Da hat man dann wieder Jack Kirby. Das habe ich so gefeiert. Ja, ich auch. Ich fand das also wirklich sehr cool. Und ist dann wirklich in so einer Hippie-Kommune und alles selbst verwaltet. Und sie entdeckt dann so die Liebe zu anderen. Und es passt auch wirklich es passt in die Zeit, es passt zu der Figur, es passt zu dem Universum, wo die Figur herkommt, weil Jack Kirby kam ja aus den 70er Jahren. Ja, eben. Das passte da alles gut rein. Mit Dr. Psycho und ganz klassischen Wonder Woman-Schurken da mit reingebracht. Der hatte dann unter dieser Hippie-Kommune seine eigene Evil Factory, wie es auch bei Jimmy Olsen damals in den Comics gewesen ist. Also da hat man, das war wirklich wie so eine typische Elseworld für Wonder Woman und aber auch die Fourth World. Und das hat man ganz, ganz toll gemacht. Die Zeichnungen waren mir ein bisschen zu kitschig und zwar meist ein bisschen zu bunt. Auch so diese Einleitung dann auf die Justice League später, auf die Comics war schon ein bisschen da, so dieses MK-Ultra-Projekt wurde angedeutet dann, was aber im Prinzip auch nur eine Anspielung auf dieses Cadmus-Projekt gewesen ist, was ja auch Jack Kirby eingeführt hat. Damals hieß es ja nur auf The Project. Und ich glaube, erst unter Superman hieß dann jemand Cadmus. Weil das wurde da auf jeden Fall auch schon mal so angedeutet. Also so als Jack Kirby Fanboy fand ich das wirklich großartig. Hatte auch ein paar ganz nette Twists drin. Auch dieser Dr. Psycho, der immer wieder da war, dann wieder verschwand. Und Wonder Woman auf so eine Schnitzeljagd sich begeben musste. Dann auch wirklich wie Wonder Woman auch so diesen Status bekommen hat. Ich rette jemanden, flieg weg. Und dann wurde sie diese Legende, dieser Heldin. Also so als, ich bin ja auch ein großer Wonder Woman Comic-Fan inzwischen durch die New 52 von Brian Azzarello. Das hat das gut eingefangen. Genau, diese Dynamik. Hast du aufgeschrieben, wer das gezeichnet hat? Schreibst du euch dann immer auf. Ja, das waren Dan Green und Rick Leonard. Gut, sagt mir jetzt nicht sowas. War ganz solide gezeichnet, war jetzt nichts Besonderes, halt sehr bunt und war okay. Passte auf jeden Fall zu dem Universum und dann eben auch zu zeigen, dass sie eben jetzt nach der Flucht von Apocalypse eben schon etliche Jahre auf der Erde ist. Ja. Also ich fand als Wonder Woman Fanboy, als Justice League, als Jack Kirby's Fourth World Fanboy, war das also alles sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr stimmig. Wenn ich so die Reihenfolge, es gibt ja auch unter meinen Twitter-Followern Leute, die Sachen immer gerne in so einer Reihenfolge haben, muss ich ganz ehrlich sagen, war das so, von der Story her war das Batman, Wonder Woman, Superman, Und von der Zeichnung war das Superman, Batman, Wonder Woman. So die Reihenfolge, so wenn man das so sagen möchte, was ich am besten fand und so. Aber so vom Gesamtbild her, muss ich ganz ehrlich sagen, war das wirklich so Batman, Superman. Nee, Quatsch, Batman, Wonder Woman, Superman. Das war, da, also bei den Comics, bei diesen ersten drei Comics von Bestes und Schlechtestes zu sprechen, finde ich ein bisschen komisch, weil die haben alle so ihren eigenen Ansatz für die Figuren. Das haben sie ganz gut hingekriegt in der Serie auf jeden Fall. Ja. Also ich habe diesen Comic total gefeiert, weil ich zuerst Justice League gelesen hatte. Mhm. Und da wurden einmal kurz die Harrys erwähnt in Verbindung mit Wonder Womans Hintergrundgeschichte. Ja. Und da war ich da schon so positiv überrascht. Und als ich dann festgestellt habe, dass die tatsächlich nochmal in den Wonder Woman Comics vorkommen, habe ich mich total gefreut. Ja. Und deshalb habe ich dieses Heft so sehr genossen. Ja, also ich fand das da also sehr schön. War auch spannend erzählt und Becker war schön dargestellt. Sie auch erstmal so in diese Situation zu bringen, dass sie ihr Gedächtnis verliert und dann erstmal das sich selber erstmal erfahren muss, bevor sie dann wirklich ihre Kräfte dann nochmal neu erlebt. Und diese Anführerin dieser Kommune wird am Ende dann auch noch. Also das hat von der Story her für mich sehr gut funktioniert und war einfach nicht so dieses, ja, Becker kommt von New Genesis, also erzählen wir jetzt auch eine Geschichte von New Genesis. Was möglich gewesen wäre, hätte man einfach nur die Origin erzählen wollen, da hätte man aber auch eben Orion nochmal zeigen müssen, da hätte die ganzen Figuren erklären müssen, ja. Das wäre ewig gegangen, da hätte man erklären müssen, wer Darkseid ist und so weiter, was du dem Film ja anmerkst, was du dem Film ja so ein bisschen ankreidest, was nicht gemacht wurde in dem Film, man weiß gar nicht, woher die Figuren kommen, und das hätte man dann in diesen drei Heftchen machen müssen, in diesen dreimal paar 20 Seiten, was dann hinterher eine Printausgabe ergibt. Also wie gesagt, die ersten, also diese Solo-Serien, von was auch Digital-Comics am Anfang erst gewesen sind, die fand ich einzeln noch relativ, fand ich einzeln sehr gut, passend zu dem Charakter. Und dann kam die Justice League, erzähl mal. Ja, die Justice League. Die Justice League Comics von Gods and Monsters erzählen quasi, wie die Truppe zusammenfindet. Und dann gegen die Forever People kämpft. Am Ende kriegen wir auch wieder raus, dass Dr. Psycho nochmal wieder neu aufgetaucht ist. Ja, der dann später auch nochmal mutiert und zu so einem Überviech wird. Imperiex. Ja, Imperiex, der auch schon mal in Superman vorgekommen ist, habe ich rausgefunden. Und in der Zeichentrickserie zu Legion of Superheroes hatte er, glaube ich, auch eine relativ große Rolle. Ja, und am Ende findet die Justice League noch so ein bisschen so ein Arrangement mit der Regierung. Zeichnungen sehen auf den ersten Blick nett cartoonig aus, aber mir ist aufgefallen, dass die Proportionen teilweise wirklich schlimm waren. Da hatten Batman und Superman teilweise wirklich so Oberkörper wie ein Fass. Das hat total nicht gut ausgesehen. Und dann so kleine Nadelkopfköpfe, ganz schrecklich. Die Geschichte war auf eine Sicht so angenehm abgefahren, aber nicht abgefahren genug, fand ich. Also das ist die ganze Zeit diese Narration von Lois Lane, die alles so ein bisschen ausgebremst hat. Das war mir einfach nicht verrückt genug. Ich habe mich halt auch wieder an die Authority erinnert, mit so einem verrückten Wissenschaftler, der dann die ganze Welt mit seinen Mutanten überziehen will und dann wird viel gekämpft und so. Und eigentlich ist das halt wirklich nicht gut, außer vielleicht ein bisschen zum Klimax hin, wo er halt zu Imperiex wird und diesen großen Kampf gibt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war der Punkt, wo ich ausgestiegen bin. Ich habe, glaube ich, die letzten beiden Folgen, die letzten beiden Hefte gar nicht mehr gelesen. Weil als dann irgendwann dieser Cliffhanger kam in dem einen Heft, ich bin Imperiex, dachte ich schon so, wo kommt das jetzt auf einmal her? Und dann gab es dann das nächste Heft noch, wo die drei dann von Imperiex dann so Gedanken gesteuert wurden. Mhm. Und da habe ich dann gesagt, so komm, ich lese das nicht mehr zum Ende. Das wird mir immer blöder, das wird nur noch abgedreht und nur noch blöd. Für mich war das so das Gefühl, dass man in diese neuen Heftchen, diese neuen digitalen Heftchen versucht hat, so 40 Jahre Justice League, vielleicht nicht mal 40 Jahre, sondern so das ganze Silver Age an Justice League Heften so reinzudrücken, so all diese ganzen verrückten Sachen, die passieren, noch so Motive reinzupressen, die man so aus der Justice League TV-Serie kennt, so diese die an Aliens, die hinterher in der TV-Serie dazukommen, diese Klone, die hinterher dann dieser eine Wissenschaftler macht, wo dann auch, ich glaube, Galactea dazugehört, wenn du dich erinnerst. Ja, geil. Diese Alternativversion, ja. Also im Prinzip die Power Girl aus der Cartoon-Serie, aber so dieser Klon von Supergirl. daran hat mich das sehr, sehr erinnert. Und dann war das natürlich wieder dieses Elseworld-Ding, weil war das dann die Forever People teilweise oder noch andere New Gods als Name dann da drin. Und bei Fastback weiß ich nicht mal, ob das nicht vielleicht wirklich dann die, in dem Fall war es ein Mädchen, die Fastback aus dem Universum gewesen ist oder auch nur wieder nur ein weiterer Klon. Und war das dann, glaube ich, irgendwie, also die Forever People, Dreamer und Moonrider und ich glaube Seraphine waren die drei ersten. Und dann kam Big Bear, war dann dieser etwas, so der Anführer von der Truppe war dann, glaube ich, der. Und dann kam noch, wer kam noch dazu? Viking war da auch wieder ein Mädchen. Viking war ein Mädchen, ja. Also auch wieder in den Comics aktuell. Mit so Schattenkräften. Aber sie war da in dem Fall ein Mädchen. Also ich fand auch diese Szene ganz nett, wo die da eben saßen in so einem großen Essenstisch und dann saßen die da alle rum und die Justice League mit da dran. Und dann wurden die so einzeln vorgestellt. Ich fand das ganz nett. So, ne? Und dann auch zu sehen, so, hey, komm, ein Mädchen mehr. Wie es ja auch dann in der New 52 gewesen ist, wo ja Seraphine dann zu Seraphina wurde und die kleine Schwester von Viking wurde. Und dann ist ja später noch ein weiteres Mädchen in die Gruppe reingekommen unter Keith Griffin. Und mehr Mädchen in die Forever People, bin ich absolut definitiv für. Also dieses eine Quotenmädchen Dreamer dabei zu haben, ist mir immer zu wenig gewesen. Dann Viking the Black, das heißt, das Mädel war auch wieder schwarz. Ja. Dann auch klar, Viking ist ja traditionsgemäß schwarz. Ich fand den ersten Teil, also die erste Sequenz, die ersten 5 Heftchen da auf jeden Fall noch am besten. Das sind ja nicht wirklich Heftchen, sind ja Digitalausgaben gewesen. Und das noch am passendsten, als dann wirklich Periax dazu kam, habe ich gedacht, so komm, mach mal Scheiß einfach alleine. Ich fand die Justice League Comics, also von diesen Digitalausgaben, tatsächlich am schwächsten. Ich fand den Anfang wirklich am anstrengendsten. Als erstes hatte ich mir gedacht, nein, nicht schon wieder irgendein verrückter Wissenschaftler. Nee, die gab es ja schon im Film zuhauf. Und war da ein bisschen angeödet. Hattest du die Filme zuerst geguckt und danach erst die Comics oder wie war das bei dir? Ja, ein paar von den Comics hatte ich vorgelesen und ein paar danach. Ich hatte die, glaube ich, alle, also die ich gelesen habe, hatte ich, glaube ich, bis auf Heft 7, was das letzte gewesen ist. Heft 7 habe ich hinterher gelesen, aber ich hatte die, glaube ich, alle gelesen, bevor ich den Film geguckt habe. Deswegen konnte ich da mit den Figuren vielleicht ein bisschen mehr was anfangen. Ich glaube, ich wäre verlorener gewesen, wenn ich die Origin Stories oder diese Year One Stories da nicht gelesen hätte. Also im Film wäre ich verlorener gewesen, sagen wir es mal so. Ja, ich hatte das Problem auf jeden Fall nicht. Ja, und da, als sie dann wirklich angefangen haben, mit den Forever People zu kämpfen und nachher Imperiex gekommen wird, da habe ich die Geschichte ein bisschen mehr genossen. Ich fand's witzig, dass die auch diesen Wolfswagen hatten. Ja. Das fand ich noch ganz witzig, dass man das also auch noch mit reingenommen hat. Dass sie noch diesen Wolf, der hieß auch, glaube ich, genau Wolfswagen, ne? Hieß er. Ja. Es war halt, wie gesagt, so ein bisschen so die Force World mit der Megarod reingekloppelt. Und, naja, gut. War unspektakulär. Was ich sehen möchte, und das ist das, was wir haben eben schon mal drüber geredet, dass das Universum sich jetzt tatsächlich hält, dass man im nächsten Jahr hingeht und da wirklich ein konsistentes Universum hinhaut mit einem Thema und nicht einfach nur diese Elseworld-Andeutung macht. Ach, guck mal, hier ist die Figur, tot. Ach, guck mal, die Figur ist auch da, ach, auch tot. Ne? Ja. Und genau. Weiß ich nicht, Fazit? Möchtest du ein Fazit ziehen? Ich weiß nicht, ist so ein Mixed Bag. Ja. Einige Sachen sind wirklich gut, andere Sachen weniger gut und hinterlässt so ein bisschen Fadengeschmack. Stimme ich dir vollkommen zu. Wahnsinnig viel Potenzial da drin, was man jetzt in der zweiten Generation, im zweiten Anlauf definitiv ausschöpfen muss. Ich habe in die Credits geguckt, wo ich gesagt habe, Leute, wo ist Tara Strong? War in dem Film nicht mehr dabei, obwohl es genug Rollen, auch keine Rollen für sie gegeben hätte. Na, wir hatten sie ja schon mal als Harley Quinn. Scheiß was drauf. Die hat 7 Millionen Stimmen. Ne? Die kann innerhalb von 2 Sekunden anders klingen als vorher. Hört euch mal Folge 4 von Fatman und Batman an. Der Typ ist bekifft und Kevin Smith freut sich wie ein kleines Kind, als Tara Strong anfängt, Stimmen nachzumachen. Hört euch das an. Das ist unglaublich, diese Folge. Also Tara Strong, bitte mehr einsetzen. Nehmt sie gerne auch als Mitglied, weiß ich nicht, haupten weiblichen Helden in die neue Justice League, an die zweite Generation an Helden und lasst sie sprechen von Tara Strong. Ich will die dabei haben. Da also definitiv als Sprecherin. Ne? Boo DC, boo. Boo on you, Sir. Und scheiße, man könnte einen ganzen Animationsfilm nur mit Tara Strong als Voice Actor machen. Du meinst ein Crossover aus den Powerpuff Girls, Ben 10 und Timmy Turner? Und Twilight Sparkle! und Carrie Griffin aus der, wie hieß sie noch? Kathy Griffin aus den Ghostbusters und, ach Gott, ja. Hilfe, das wäre ein mega Fanart. Ja, ne? Wenn irgendein Künstler all diese Charaktere auf ein Bild bringen könnte. Das hat alle Charaktere, die jemand das hat Tara Strong aber mal gemacht. Die ist in den Spielzeugladen reingegangen, hat mit dem Handy die Figuren abgefilmt und hat eine Stimme dazu gemacht. Und war dann innerhalb von Sekunden, war sie dann Bubbles und Timmy und Ben 10 und Twilight Sparkle und sowas. Ein großartiges Video. Also folgt Tara Strong auf Twitter. Ja, mein Fazit auf jeden Fall, bitte noch eine Schippe drauflegen im zweiten Anlauf. Viel Potenzial da drin. Versaut's nicht. Und das wird definitiv ein länger angelegtes Franchise werden. Die haben so viel Mühe da reingelegt. Und wenn das so die neue Generation der Justice League TV-Serie werden sollte, weil das Fernsehen findet heutzutage im Internet statt. Das heißt, das über Maschinen mal zu laufen, über einen YouTube-Kanal laufen zu lassen, auch einen großen YouTube-Kanal laufen zu lassen, war genau die richtige Entscheidung. Zu sagen, also ihr habt den Zugang hier übers Internet. Die meisten Leute kaufen ihre Filme sowieso über, gucken ihre Filme bei Netflix oder bei iTunes, kaufen die da auch. Und dass sich Leute eine DVD ins Zimmer stellen, ist sehr, sehr selten geworden. Dementsprechend habt ihr also wirklich alle Möglichkeiten, den Film, hat man alle Möglichkeiten, den Film vorher anzupreisen. Und da so sehr, sehr viel, also auch mit der Vermarktung. Normalerweise ist DC mit Vermarktung gar nicht so gut. Und das haben die hier perfekt gemacht, Comics rauszubringen im Vorfeld, das Universum vorzustellen über die Prequels, die Leute anzufixen über Werbung, über Interviews mit Bruce Timm, der Sachen dazu gesagt hat. Nein, also das war alles genau, also in dem Moment, also in dem Fall alles richtig gemacht. Und dann ist aber das Endprodukt nur so halb gar. Und das hätte man einfach ein bisschen besser machen können. Und das im zweiten Anlauf genauso zu machen, aber das Endprodukt ein bisschen besser und nicht nur so, ja, wie du gerade sagtest, mit dem faden Nachgeschmack dann am Ende. Also bitte das Potenzial im nächsten Jahr, wenn dann die 10 Teile kommen, noch so 10 Episödchen kommen, vielleicht wirklich so als digitale, weil ich glaube, diese Static Shock TV-Serie, war das Static Shock, die ja jetzt kommt, wo Jaden Smith, glaube ich, dann den Helden spielen wird, das kommt ja auch irgendwie über Netflix oder über Hulu oder irgendwas raus, ne? Über irgendeinen Digitalsender. Bestimmt, aber ich weiß gerade nicht. Also so wie Daredevil über Netflix rausgekommen ist, soll ja diese Static Shock TV-Serie eben auch nur halt eben übers Internet veröffentlicht werden und gar nicht im herkömmlichen Fernsehen ausgestrahlt werden, zumindest zunächst. Und da geht der Trend ja hin. Weg vom linearen Fernsehen hin zum On-Demand-Fernsehen, was man jederzeit abrufen kann. Das ist die Zukunft. Das ist die Zukunft. Die Zukunft. Gut, haben wir es dann? Ja, will ich doch sagen. Kommt jetzt nochmal das Metamorpho-Lied, was so lustig ist. Metamorpho, Metamorpho, Megamorpho, Megamorpho. Was? Megamorpho. Megamorpho? Megamorpho. Okay, das ist ein Megamorpho. Sendung vorbei! Tschüss. Change into copper, cobalt, or tin. Metamorpho, metamorpho. Rearrange his molecules just like that. Become anything he'd like at the drop of a hat. Be a hero, a king, yet he'd chuck it all if he could be the one thing he just can't be. Plain Rex Mason, I know 'cause you see Ende. Es ist der Witz zu Ende. Das ist unfassbar. So.